Ja, Freunde, ich grüße euch sehr herzlich und hoffe, dass ihr die Karnevalstage relativ gut überstanden habt. Ich habe sie relativ gut überstanden. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute Nacht wieder ganz offen für all eure Themen und eure Anliegen. Was brennt euch auf den Nägeln? Über was wollt ihr euch ganz gerne hier mit mir in der Sendung unterhalten? Wenn ihr mit mir reden wollt, die Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Tanja ist die erste heute Nacht. Ja, hallo Domian. Tanja ist 29 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ja, hallo, ja. Dein Thema. Ja, mein Thema ist Telefonsex. Aha. Ja. Ich sag mal so, das interessiert mich also brennend. Ich möchte das gerne professionell von zu Hause aus machen. Du wolltest mal fragen, ob du mir da irgendwie auf die Sprünge helfen kannst. Erstmal möchte ich dich bitten, ein bisschen näher ans Telefon zu gehen. Das ist die Übung erster Teil. Ja. Ne, wenn du gut Telefonsex machen willst, musst du ganz nah dran sein. Ja, ist in Ordnung. Damit ich das Gefühl habe, dass du ganz nah an mir bist. Ne? Ist in Ordnung. Hast du denn unsere Sendung am Freitag gesehen? Nee, leider nicht. Da hatte ich eine grandiose Telefonsexerin am Telefon, mit der ich lange über ihren Job gesprochen habe. Mhm. Nun gut, du möchtest Telefonsexanbieterin werden. Ja, richtig. Warum? Ja, warum? Ich habe jetzt des Öfteren schon mal diese 030 Nummern ausprobiert. Ja. Und fand das also auch für mich persönlich so erregend. Und ich muss dazu sagen, wenn ich mit einem Mann zusammen bin, kriege ich keinen Orgasmus. Und wenn ich es selber mir mache, bekomme ich einen. Wenn du es selbst hier am Telefon machst? Ja, auch. Richtig. Also mit einem Mann kriegst du keinen Orgasmus, am Telefon kriegst du einen Orgasmus. Ja, richtig. Bedenklich fast schon. Wieso? Na, also mit 29 Jahren hast du du hast mit 29 Jahren noch mit keinem Mann einen Orgasmus erlebt. Nein, richtig. Hm. Ist nicht so schön, ne? Och, ich sag mal, ich kann mir so ganz gut helfen. Hast du denn einen Freund im Moment? Nee, zurzeit nicht. Zurzeit nicht. Nur ist dieses, wenn du bei dieser 030er-Nummer mitmachst, ist das ja eine andere Geschichte, als wenn du professionell anbietest. Yeah. Könntest du dir das denn vorstellen, so auch auf die perversesten Dinge am Telefon einzugehen und da mitzuspielen? Ja, sicher, warum nicht? Ich sag mal, ich bin eine sehr gute Schauspielerin, weil ich, sag mal, meinen Ex-Freunden den Orgasmus halt immer vorgespielt habe und die haben das auch alle immer geschluckt. Ja. Und von daher, also wäre das gar kein Problem für mich. Hm. Hast du auch so dir das immer so überlegt, wo die Grenzen wären, wo du sagen würdest, nee, also soweit würde ich auch selbst in der Fantasie nicht mitmachen und mitspielen? Ja, ich sag mal, wenn es Richtung Kinder geht, auf gar keinen Fall. Also die Anruferin im Freitag sagte mir auch, klar, Richtung Kinder macht sie nichts. Tiere macht sie auch nichts. Nee. Also wenn du eine Hündin spielen sollst. Nee, auf gar keinen Fall. Weiß ich was. Aber alles andere bist du für alle Schandtaten offen. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja, also jetzt ist die Frage, du, ob ich dir da irgendwie weiterhelfen kann. Ja, ich dachte also eigentlich, wenn jemand halt die Sendung hört, der das professionell macht, dass er mich gleich mal anrufen könnte und mir dann halt mal sagen kann, wie man da dran kommt. Ja, was machst denn du so im Leben? Ich bin Hausfrau und Mutter. Hausfrau und Mutter. Du hast wie viele Kinder? Ein Kind. Ein Kind und alleinerziehend. Ja, richtig. Seit wann schon alleinerziehend? Seit 3,5 Jahren. Und wie alt ist das Kind? 3,5 Jahre? Ja. Wo ist der Vater? Der hat sich auf den Staub gemacht. Mm, also so einer ist das? Ja. Du hast gar keinen Kontakt mit dem, ja? Nee, überhaupt nicht. Hm. Zahlt auch nicht fürs Kind, er macht gar nichts für die Kleine, also interessiert ihn überhaupt nicht. Gibt es dann sonst sexuelle Affären in deinem Leben oder lebst du relativ zurückgezogen und wählst ab und zu nur mal die 130er? Ja, genau. So ist das? Genau. Ja. Ja, Tanja, also die Stimme finde ich schon mal ganz schön. Danke. Also die Stimme, da kann man was draus machen. Ja, ne? Habe ich auch schon öfters gehört, auch wenn ich da mit diesen 030 Nummern rein. Nun weißt du natürlich, was auf dich zukommt. Um auch von meiner Seite aus beurteilen zu können, ob du eine gute Telefonsexanbieterin bist und vielleicht auch die, die uns jetzt zuhören und die professionell damit zu tun haben, musst du uns jetzt ein bisschen was vorführen. Ach, Domian. Ja, anders geht es nicht. Ja, also viele wollen Telefonsexanbieter werden, ne? Jeder von uns ja im Grunde genommen. Aber kaum einer kann das richtig. Das beliebte Spielchen, was ich gerne immer hier spiele, du bist Tanja oder sagen wir Chantal, ne? Dein Künstlername ist Chantal. Du bist Chantal und ich bin ein 48-jähriger verklemmter Mann aus Paderborn. Mhm. Ne? Zum Beispiel. Und habe lange, seit 10 Jahren keinen Sex mehr gehabt und bin wirklich ziemlich hinterm Mond geblieben. Mhm. habe endlich mir ein Herz gefasst, deine Nummer rausgesucht und rufe dich, Chantal, jetzt an. Ja. Ne? Und ich bin aber ziemlich wortkarg, weil ich so voller Komplexe bin und mich schäme. Aber ich sage dir gleich am Anfang, Chantal, ich habe seit 10 Jahren keine Frau mehr gehabt und ich wünsche mir nichts mehr, als von dir jetzt am Telefon, nach 10 Jahren, endlich mal so richtig auf 150 gebracht zu werden. Na gut, probieren wir das mal. Chantal, mach's mir. Ja, hallo Jürgen, hier ist die Chantal. Ja. Ich lieg hier auf meinem riesengroßen Wasserbett, bin ganz alleine. Und stelle mir vor, ich habe einen großen, kräftig gebauten Mann neben mir, so einen wie du. Ich habe ein weißes Oberteil an, mit einem schwarzen Slip drunter. Mhm. Und ich fange jetzt ganz langsam an, dich auszuziehen. Mhm. Wie sieht dein Hemd aus? Gehe jetzt mit meiner Zunge über deinen Bauchnabel. Mhm. Gehe etwas weiter tiefer. Gehe Richtung deinen Slip, zieh dir deinen Slip runter und fange an, dich oral zu befriedigen. Mhm. Und das machen wir jetzt mal eine ganze Weile. Ja, bitte. Bis du dann sagst, du kannst oder du bist zu weit. Ja, wie machst du es mir denn oral? Ich gehe mit meiner Zunge über deine Eichel. Ja. Nimm dein bestes Stück in meinen Mund. Stopp! Tanja, wir machen jetzt Porno hier. Obwohl ich gerne weitermachen würde. Aber ich glaube so vom ersten Eindruck her geht das. Du musst natürlich noch die Männer mir befragen, auf was sie stehen. Ja, klar. Ne? Es hätte ja sein können, dass ich überhaupt nicht auf Blasen stehe. Mhm. Obwohl die meisten Männer drauf stehen, aber hätte ja sein können. Ne? Mhm. Vielleicht erstmal so ein bisschen befragen und dann in die Kerbe reinhauen. Mhm. Aber ich glaube, dass du talentiert bist. Danke. Ich glaube, dass du talentiert bist. Stimme ist klasse, wie gesagt. Und wenn wir dich noch ein bisschen trainieren, mhm, könnte da eine gute professionelle Telefoniererin rauskommen. Ja, ich sag mal, ein bisschen Übung gehört da natürlich. Na klar. Da wärst du, aber ich meine, du hast jetzt eine Premiere bestanden. Ne? Vor Hunderttausenden von Menschen hast du es gemacht, ohne zu zögern und zu zaudern. Ne? Ja, ich meine, gut, es ist nicht einfach jetzt das erste Mal. Ich bin mal direkt vor so einem Publikum. Aber ich finde es als Vorgeschmack nicht schlecht. Mhm. So, ich kann natürlich nichts vermitteln. Ich bin keine Vermittlungsagentur in Sachen Telefonsex. Mhm. Mal sehen dennoch, wer hier bei uns anruft. Und ich würde vorschlagen, dass wir beide mal in Kontakt bleiben, mhm, und uns vielleicht in 4 Wochen nochmal unterhalten. Das heißt, wir werden dich nochmal versuchen anzurufen, mhm, mal hören, was raus geworden ist und vielleicht dann noch eine Kostprobe zu bekommen, inwieweit du dich trainiert hast. Ja, okay. Ja? Na, gerne. Liebe Tanja. Ja, Jürgen. Toi, toi, toi. Ja. Und wir hören voneinander. Ja, mach weiter so, ja? Tschüss. Okay, tschüss. Das war ja schon ein Einstieg für diese Woche, nach meinem Geschmack. Steffi, 18 Jahre, ist jetzt am Telefon. Ja, hallo Domian. Steffi, auch Telefonsex? Nein. Aber ist auch in diesem Thema mit, nein. Hast du denn schon mal Telefonsex gemacht? Mit deinen zarten 18 Jahren? Nein. Das beruhigt mich. Ein ordentliches, junges Mädchen. Naja, wie man es nimmt. Wie man es nimmt. Na, erzähl mal, dein Thema. Ja, also mein Problem kann man nicht so kategorieren, aber es ist so. Mein Freund ist 26. Ja. Und der hat 3 Bandscheibenvorfälle. Der Arme? Ja. Mit 26 schon? Ja. Drei hat eine Magerschaufel in den Rücken gekriegt. Eieiei. Während der Arbeit? Ja, während der Arbeit. Ist er Bauarbeiter oder was? War er, ja. Mhm. War jetzt, er hat einmal einen Baggerschaufel in den Rücken bekommen und seitdem ist er, kränkelt er. Ja, das ist jetzt schon 2 Jahre her, mhm, aber es ist dann so wie, jetzt ist ja beschissenes Wetter und dann kriegt er total diese Stimmungsschwankung. Mhm. Und ich meine, das löst sich dann, das gibt sich dann auch beim Sex, ist klar. Er hat Rückenschmerzen, mhm, manche Tage geht es, manche Tage nicht. Und es ist halt so, man kann auch nicht alles machen, ne? Ja, also so, ich muss ja ein bisschen schmunzeln, so ernst das ist, der Arme mit 3 Bandscheibenvorfällen, worüber ja nicht zu scherzen ist, das ist sehr schmerzhaft und sehr schlimm. Ja. Dennoch kann ich mir natürlich jetzt auch so vage vorstellen, dass es kompliziert ist beim Sex. Ja, ist es. Beschreib mal. Ja, es ist halt so, was alles rückenbelastend ist. Das fängt schon an in der Missionarstellung. Ja. Wenn das etwas heftiger wird, das ist dann auch schon ein Problem, ne? Mhm. Das geht weiter, also also egal müssen, wie, es ist ein Problem. Also ja? Ein bisschen Nachstellung geht nur äußerst vorsichtig. Genau. Das heißt, du möchtest gerne schon mal ein bisschen näher, aber er hat dann Rückenschmerzen. Ja, ich meine, er sagt es mir dann nicht und später hat er dann wirklich, liegt er da und... Also er hat keinen Spaß daran, er macht es dann für dich, aber die Schmerzen sind größer als der Spaß. Ja, für so ihn. Ungefähr. So. Wir drehen den Spieß mal rum. Er kann ja auch unten liegen. Ja, natürlich. Geht ja auch, ne, mal. Und wie ist es da? Ja, das ist ja auch diese Sache, ne? Also das ist alles rückenbelastend. Es geht ja natürlich auch oral, ist kein Problem. Steffi, wie schwer bist du? 80 Kilo. 80 Kilo, also das ist natürlich dann schon ein bisschen Gewicht, wenn du dich auf ihn setzt. Ja, natürlich. Ne? Das hält der Rücken dann auch nicht aus. Ja. Nun kann man ja auch brav so schön nebeneinander liegen, ne? Ja. Wir gehen mal alle Stellungen jetzt durch. Wie ist das denn? Ja, es geht auch. Ne? Mhm. Aber es ist halt was anderes. Man möchte auch mal mehr ausprobieren. Und wir haben auch schon viel ausprobiert. Mhm. Ne? Aber es ist halt so ein Thema, es irritiert mich auch ein bisschen. Manchmal sagt er dann nichts und es geht auch und nächsten Tag geht's gar nicht. Mhm. Ne? Hast du gerade das Stichwort gesagt, oral? Oral geht auch, nicht? Doch, das geht. Das geht, ne? Auch. Mhm. Klar, aber wenn man, ich sag mal, man isst jeden Tag Marmeladenbrot, ist irgendwann auch nicht mehr so schön, ne? Na, du bist ja drauf. Du willst auch mal ein Bratwürstchen essen. Ja, so ungefähr. Zum Beispiel, ne? Nicht nur immer Marmeladenbrot. Ja. Oder auch mal ein Stückchen Käse. Genau. Ja. Wie lange seid ihr zusammen, ihr beiden? Wir sind jetzt 2,5 Jahre zusammen. Lange Zeit schon, ne? Ja, doch. Ja. Heißt das, dass ich jetzt hier im Grunde genommen mit einer... unbefriedigten Frau mich unterhalte? So kann man sagen, ehrlich, ja. So krass würdest du schon ausdrücken. Ja, also manchmal denkt man auch, meine Güte, man möchte ja und es geht nicht. Und dann ist man total, dann hat man auch überhaupt keine Lust mehr. Ja, man weiß es vorher schon und... Heißt es denn auch, dass das gar nicht so viel Sex bei euch abgeht, weil er letztendlich immer Angst hat vor seinen Schmerzen? Ja. Und du? Ja, ich ja im Prinzip ja auch. Du auch, weil du kannst dich gar nicht richtig gehen lassen, weil du denkst, bei jeder Bewegung irgendwie tut es ihm weh. Ja, genau. Mhm. Wie ist denn überhaupt so die Perspektive seines Krankheitsbildes? Kann das denn sein, dass er wieder richtig gesund wird? Und nee. Also operieren können sie noch nicht, hat man ihm jetzt gesagt, also weil er halt noch zu jung ist. Na, mit 26? Ja, kann man das nicht operieren? Ja, man könnte schon, aber das heißt dann, dass es eventuell in 10 Jahren nochmal gemacht werden muss. Mhm. Also versucht man es auch weiter rauszuzögern. Wie wird er denn behandelt nach den 3 Vorfällen? Wie wurde er behandelt? Also mit einer Kur und Massagen und Fangobädern und alles allem drum und dran. Ne? Mhm. Und dann Spritzen und also das ist ganz schlimm. Was macht er jetzt beruflich? Er kann ja nicht mehr in seinem nee. Er ist, im Prinzip ist er arbeitslos, ne? Denkt er denn an eine Umschulung? Ja, ja, da ist er jetzt bei, dass er die kriegt, ne? Mhm. Steffi. Ja. Das ist natürlich ein ernstes Problem. Ja. Ne? Das heißt, im Prinzip muss er sich und musst du dich auch darauf einrichten, dass dieses Handicap noch eine ganze Weile bestehen bleibt. Ja, natürlich. Nun, sehen wir es mal von der anderen Seite. Wir haben sich jetzt da so locker flockig drüber geredet. Liebst du ihn sehr? Ja. Sehr? Ja. Ist es dein Mann, deine große Liebe im Moment? Das ist meine große Liebe, ja. Dann bin ich der Auffassung, dass man da auch Konzessionen machen muss. Ja. Und ich glaube, dass man immer noch so viel schweinische Sachen machen kann, ohne den Rücken zu belasten. Ich bin da ganz sicher, dass man das machen könnte. Ja. Und du bist doch eine sehr pfiffige junge Frau, wie ich hier merke. Lass dir mal was einfallen. Ja, da ist auch immer was eingefallen, also von daher. Ich meine, du musst einfach nur mal Rücksicht nehmen, ne? Er ist nun mal krank und daran lässt sich im Moment auch nicht so sehr viel verändern. Nee. Das heißt, ihr müsst einen Mittelweg finden, einen Kompromiss. Auch so übrigens, dass ihm der Sex wieder Spaß macht, nicht, dass du darfst ihn ja nicht unter Druck setzen. Nee. Er soll ja auch richtig Spaß am Sex haben und du sollst auch auf deine Kosten kommen. Die üblichen Methoden gehen nun mal nicht so, wie man das gerne hätte. Dann müsst ihr da auf andere Dinge zurückgreifen. Ja, es ist ja natürlich auch so, ja. Man fängt an, er ist jetzt befriedigt, ich noch nicht und er hat jetzt keine Lust, oder was heißt keine Lust, und er kriegt dann wieder Rückenschmerzen. Wie war er denn eigentlich vorher? War er denn vorher ein guter Liebhaber? Ja, ich habe ihn also 2 Monate vorher erst gekannt. Ach so. Ja? Und da war noch nichts. Da habt ihr nicht miteinander geschlafen? Nein. Mhm. Es könnte ja nur auch sein, dass er generell nicht so der große Hengst ist. Kann das sein? Nein, also das merkt man ja, wenn er keine Rückenschmerzen hat. Ach ja, dann geht die Post ab. Also, da, ja, wie du sagst, da geht die Post ab. Ja. Ja, Steffi, also wie gesagt, also mehr, eine andere Idee habe ich nicht, dass ihr euch da zusammenraufen müsst und auch relativ oft drüber reden solltet. Ja, also wenn ich das Thema anspreche, dann weicht er gleich aus. Also dann wird er auch manchmal bockig und geht dann für eine Stunde raus. Das ist nicht gut. Vielleicht solltest du dir mal ein paar schlaue Bücher kaufen, so indische Liebeskunst oder sowas. Haben wir doch schon alles. Hab das schon. Das ist halt so ein Wunderpunkt, ne? Ich glaube, das wird aber alle Männer betreffen. Ich meine, gut, ich will Frauen jetzt da nicht von ausschließen, aber das ist doch bestimmt auch so ein Thema, was jeden an den Nieren gehen würde, ne? Ja, unter den Umständen natürlich, ja. Also, nochmal mein Tipp, geh vorsichtig an ihn ran, setz ihn nicht unter Druck. Das ist das Allerschlimmste, was du machen kannst. Ja. Und denke dir die tollsten Verführungstricks aus, wo du ihn auch richtig heiß machen kannst. Ja. Vielleicht kriegst du es dann doch allmählich auch wieder zurück. Ja. Ja? Vielleicht rufen ja auch noch Leute an, die ähnliche Probleme haben mit ihrem Partner oder ihrem Partnerin und können dir noch einen Tipp geben. Könnte ja sein. Ja, das dann bleib du mal jetzt am Fernseher oder vom Radio. Ja. Und vielleicht hören wir da noch einiges. Alles klar. Okay. Ja. Und schönen Gruß an den Freund. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wen haben wir denn jetzt? Ein Mann, der ist 36 Jahre alt und hat den schönen Namen Angelo. Angelo. Hallo? Hallo? Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich rufe an für ein Thema. Ich bin Nährberuflich, also ich mache das Nährwehr versteckt. Bin ich tätig als Callboy. Aha. Ja, und ich habe da eine Sache gehört letzte Woche. Da war eine junge Dame, also ein junges Mädchen, die halt Ines hat sie geheißen. Mhm. Und die hat ein Problem gehabt. Die hat gesagt, sie wollte, die hat ein Problem also mit ihrem Freund gehabt, mit dem ihren sexuellen Problem. Mhm. Und da wollte sie zu einer Seitensprungagentur gehen. Ja. Und nach meines Wissens und nach meiner Erfahrung sind die eigentlich relativ teuer. Mhm. Also wirklich ganz schön teuer. Mhm. Und es ist ja so, dass man eigentlich nicht weiß, zu wem man kommt oder wer auf. Da hast du pfiffig gedacht, das ist eine Kundin für mich. Nein. Ich wollte dir nur sagen, dann soll sie lieber jemanden nehmen, also als Callboy, weil die wissen auch, was erwarten die Frau eigentlich. Mhm. Die gehen ja an die Frauen ein. Mhm. Aber statt Gegensatz vom Seitensprungagentur ist es so, dass es ganz normale Leute sind. Ja. Man weiß also nie, was die erwarten oder man weiß nicht, wie man der Frau entgegenkommt. Stimmt. Wenige. Jetzt haben wir wahrscheinlich die ganzen Seitenagenturanbieter auf dem Hals, die sicher auch ganz gute Arbeit leisten. Aber du, ich meine, du hast dich das begründet und auch eigentlich einleuchtend begründet. Du meinst also, dass so ein Callboy letztendlich besser weiß, was Frauen wünschen. Ne? Nicht immer, weil es geht ja darum, wir reden ja mit unseren Kunden, wir fragen ja, oder was die von uns erwarten, was sie gern haben. Mhm. Wir kommen also denen entgegen. Das heißt also, es geht ja nicht darum, dass wir befriedigt sind oder wir befriedigt werden, sondern dass die Frauen befriedigt sind. Und ihr geht damit erfahren und professionell um. Ja, wenn man das also schon eine bestimmte Zeit macht. Wie lange machst du das denn eigentlich schon? 4 Jahre. 4 Jahre. Und was machst du im Hauptberuf? Ich bin im Hauptberuf im Sicherheitsbereichsdienst. Im Sicherheitsbereich? Mhm. Ja. Und wie oft in der Woche arbeitest du? Oh, also als jetzt Callboy oder als Hauptberuf? Ja, gute Frage. Also fangen wir mit dem Callboy an. Als Callboy nur am Wochenende. Nur am Wochenende. Und im Sicherheitsbereich bin ich erstmal von ausgegangen, jeden Tag oder auch nicht? Das mache ich auch am Wochenende. Aber auch am Wochenende? Ich kann das also einteilen. Also in der Woche hast du Freizeit? Mehr oder weniger? Ja, nein, da arbeite ich also als Sicherheitsdienst, aber ich bin trotzdem, sagen wir so, ich habe meine Arbeitszeit, dass ich es einteilen kann. Entweder arbeite ich abends oder ich arbeite tagsüber. Mhm. Dann können mich die Frauen anrufen und sagen, dann mache ich halt mit deinen Termine auch. Ja. Bedienst du ausschließlich Frauen oder auch Männer? Nein, nur Frauen. Nur Frauen. Mhm. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Es war so, das war also vor langer Zeit. Ich hatte halt so eine schlechte Erfahrung gemacht mit meiner Freundin damals. Und es war ja so, die wollte von mir immer nur Sex. Also die war wirklich sexgeil und sexbesessen und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich auch das leisten kann, was sie erwartet von mir. Mhm. Also dass ich immer die... Was hat sie denn von dir erwartet? Wie viel Mal musstest du denn am Tag? Also es war schon oft, also so am besten so oft wie möglich. Also jede Möglichkeit wurde ausgenutzt, ob es unter der Dusche war und ich bin also vom Arbeiten gekommen, unter der Dusche oder wie gesagt am Baggersee vielleicht, wo wir dann abends noch schwimmen waren. Ja, ich will jetzt mal so eine Zahl hören. Wie viel Mal musstest du am Tag ran? Manchmal. 2 bis 3 Mal. Ja. Ja, Das ist natürlich auf die Dauer auch hart, ne? Ja, also dachte ich mir eigentlich, aber ich habe dann einfach festgestellt, dass es doch nicht so hart war. Und hast du gedacht? Dass ich das also doch relativ gut geschafft habe. Da hast du gedacht, da könnte man eigentlich Geld mit verdienen. Ja, das hat mich dann ein Freund auf die Idee gebracht. Ja. Wir haben uns einfach mal so kurz unterhalten und ich kenne einen aus München. Mhm. Und ich war dann mal in München, da habe ich halt so den Zufall auch kennengelernt und haben uns so unterhalten und hat mir gesagt, Mann, du bist doch dumm, sagt er zu mir. Er sagt, wenn du doch schon so eine Ausdauer hast und nun wirklich das vielleicht eine Dreiviertelstunde Stunde schon aushältst, dann mach doch einfach mal was dran. Wie fädelt man sowas denn ein? Also wenn ich mich jetzt entscheiden würde, ich würde das ganz gerne machen, die Entscheidung fällt heute, wie geht man dann weiter vor? Wie kommt man an die erste Kundin? Ja, ganz einfach. Und zwar, man gibt es bestimmte Zeitschriften oder bestimmte Zeitungen, wo man in seinem Ort, wenn es natürlich eine große Ortschaft ist, also wie Hamburg, Berlin oder so, dann gibt es ja bestimmte Zeitungen, wo man auch annoncieren kann. Es gibt ja so Frauen, die wo bestimmte Kontakte suchen. Mhm. Wie nennst du dich in den Anzeigen? Dressman oder Callboy? Nein, Callboy. Also ich schreibe schreibe immer grundsätzlich hin, Callboy, dann mein Alter hin. Ja. Erfüllt Frauen und Mädchen ab 18 Jahren ihre Fantasien oder bestimmte Wünsche und dann Hotel, Hausbesuche und so Sachen. Ne? Ja. Wenn dann eine Frau bei dir anruft, was fragen die Frauen? Wie läuft so ein Gespräch ab, bevor die dann zu dir zu Besuch kommt? Oder also, bevor ihr euch seht? Ja, also das Erste, was die mal wissen wollen, ist, wie man aussieht. Also was mir von, ob man einen guten Körper hat. Mhm. Dann, fragen Frauen nach der Länge des Schwanzes? Manchmal ja. Ja. Ja. Es ist ja so, weil ich... Darf ich auch fragen? Ja. Ja, dann frage ich mal ganz offen. Relativ. Also nicht zu kurz und nicht zu lang. Also es ist schon, es ist also, sag mal... Darf ich raten? Darf ich raten? Ja. 17, 18 Zentimeter? Ja, könnte hinkommen. Okay. Also und vom Durchmesser kann man sagen, wenn man jetzt so ungefähr, wenn du die Hand so eine Hand nimmst zum Beispiel und den Daumen, den Zeigefinger zusammen ballst, ja ungefähr, dann lässt du vielleicht noch ganz kleine Spalte übrig und dann kannst du von den Durchmesser vorstellen. Ja, ist doch wunderbar. Also so ungefähr. Ja, ist doch herrlich. Ja, aber ich erkläre deine Frau noch meistens immer, dass nicht immer das Ausschlaggebende ist. Natürlich. Es geht immer davon ab, wie man damit umgeht. Mhm. Und es gibt auch andere Sachen, was man eine Frau erfüllen kann und wie man auch mit der Frau umgehen kann. Man muss nicht unbedingt gerade mit seinem Unterteil arbeiten. Klar, ja. Also viele Frauen rufen auch an, weil sie Probleme haben, weil sie vielleicht auch bloß mit ihnen reden wollen, weil ihr Mann nicht da ist oder der ist auf Reisen oder vielleicht auch Single. Aber die fragen schon erstmal so nach dem Aussehen, wie du aussiehst. Ja. Ne? Auf was für einen Körperteil, ist abgesehen jetzt von dem Geschlechtsteil, legen Frauen auch noch großen Wert? Ja. Das ist aber meistens die zweite oder dritte Frage, was sie stellen. Das meiste, was sie stellen, sind eigentlich, wie ich gebaut bin. Und dann sage ich meistens, also ich bin gut sportlich, ich bin auch sportlich. Mhm. Wie groß bist du? Ich bin 1,73 groß. Ja. Also wirklich auch ein großer, guter Oberkörper. Mhm. Habe also sportliche Beine, also ziemlich kräftige Beine. Und also, da ich auch viel Sport treibe, in meinem Beruf muss ich es auch. Ich muss also ziemlich fit sein. Fragen die so nach Haarlänge und Augenfarbe? Ja, also wie man aussieht, ob man dann auch gut aussieht. Und dann, wie gesagt, ist es meistens das Dritte, wie es aussehen, wie ob ich einen knackigen Hintern habe oder, ach, wie das, halt dann... Das auch. Ja, Wie lange dauert so ein Erstkontaktgespräch am Telefon? Viertelstunde, maximum eine halbe Stunde. Natürlich, ich möchte auch wissen, mit wem ich das zu tun habe. Was fragst du die Frauen denn in erster Linie? Ja, also was ich meistens frage ist, ob sie verheiratet sind. Mhm. Und warum sie mich anrufen, weil das ist auch für mich auch ganz interessant. Ich möchte auch wissen, mit wem ich mich da beschäftigen muss oder soll. Und dann ist es auch für mich wichtig, ob sie Sex öfters haben mit ihrem Mann oder ob sie vernachlässigt werden, was sie gern bevorzugen, also was sie gern haben möchten. Also das klärst du schon am Telefon vorher ab? Ja, natürlich, weil ich stelle mich dann auch auf die Person darauf ein. Mhm. Ich gehe darauf ein. Also ich weiß dann zumindest, wenn ich an dem Tag dahin fahre, dann weiß ich schon, das ist die und die, und die erwartet das von mir und da kann ich mich drauf mental schon einstellen. Wenn du dann zu ihr hinfährst, nehmen wir mal diesen Fall an, geht es dann relativ schnell zur Sache? Das heißt, empfängt die Dame dich dann schon im Bademantel oder redet man dann auch nochmal erst eine halbe Stunde über weiß ich was? Das ist auch immer unterschiedlich, weil es gibt, ich habe auch meine Frau erlebt, es gibt Frauen, die wollen also erstmal auch sich irgendwie ausreden, die wollen ihre Probleme darstellen, wollen sagen, warum das überhaupt dazu kommt, dass sie so jemand anrufen. Mhm. Und dann ist auch so, dass sie auch manchmal auch fragen, wie ich dazu gekommen bin und ob das auch wirklich der Fall ist, dass ich das auch erfüllen kann. Mhm. Und dann sind es also nebensächlich. Also es gibt auch Fälle, wo natürlich gleich auch die Tür aufgeht und dann natürlich gleich reingezerrt wird und dann geht es gleich zur Sache. Das kann natürlich auch vorkommen. Was sind denn so die häufigsten sexuellen Wünsche, die die Frauen an dich herantragen und die du dann auch erfüllst? Eigentlich, dass die Frauen sich verwöhnen lassen. Mhm. Das heißt also, dass ich die Frau wahrscheinlich massiere, mhm, oder mit einer Bade, also da ist in der Badewanne, die, mhm, auch ein bisschen verwöhnen, das heißt also am Rücken kraulen oder, mhm, oder also sie so sexuell massieren oder also, sowas. Also weniger der schnelle Knaller des Sex, eher so der erotische, die, genau, erotische Nummer. Mhm. Ja, weil ich denke mir, ein schneller Sex kann jeder haben, mhm, wenn sie will. Also kann sie irgendwo sonst hingehen, dann kriegt sie schneller Sex. Aber halt was romantisch ist, ist schon, mhm, was ganz Intensives und was ganz Tolles. Kannst du dich an deine erste Kundin erinnern? Ja, da kann ich mich noch erinnern. Die war so circa 50, das, mhm, weiß ich noch genau. Und das war eine Frau, die war eigentlich ziemlich bekannt. Mhm. Also deren Mann war ziemlich bekannt. Mhm. Der war also irgendwo in einer ziemlich hohe Position, mhm, beschäftigt. Mhm. Und das war also ein ganz großes Haus. Sie hat also angerufen das erste Mal. Ich war auch ein bisschen zittrig und ein bisschen unsicher. Genau, wollte ich gerade fragen, ob du aufgeregt warst. Ja, ja, natürlich. Ja, das war klar. Ich meine, ich habe gewusst, das ist meine erste Frau. Und ja, da bin ich dann auf jeden Fall dann hingefahren. Wir haben uns also nach einer Stunde unterhalten. Da habe ich gesehen, da habe ich erstmal gestaunt über das Haus, wo ich gesehen habe. Mhm. Und habe gedacht, ach Gott, was kommt da auf mich zu? Dann bin ich natürlich rein, hat sie mich mit Champagner empfangen. Mhm. Und da waren gleich zwei Hunde da und die haben dann gleich rumgekläfft. Mhm. Und ja, auf jeden Fall. Aber was hat dann auch funktioniert? Ja, dann hat sie mir auf jeden Fall erzählt, dass ihr Mann ziemlich oft auf Reisen ist, weil, mhm, der ja gerade so ein bekanntes, mhm, Tier war oder Tier, mhm, ist. Und hat sie mir gesagt, ja, und der ist immer unterwegs. Und wenn sie sagt, ja, sie fühlt sich vernachlässigt, dann hat er keine Zeit, dann ist er mehr mit seinen Unterlagen beschäftigt, mhm, und muss da wieder hin und muss Pläne machen für seine nächste Reise. Ist denn daraus eine Dauerkundin geworden? Damals ja. Damals jetzt ja, leider nicht mehr. Für eine gewisse Zeit. Du kriegst auch jedes Mal, wenn du zu einer Frau kommst, egal wie sie aussieht, immer einen hoch. Ja, weil ich sag mir, ich gehe zu der Frau nicht hin, um damit ich meine Gefühle da oder mich befriedige, mhm, sondern, mhm, ich bin dann mehr der Fall für die Frau. Jetzt hast du denn ein bestimmtes Fantasierezept, um dich immer selbst in Erregung zu bringen, wenn du jemandem gegenüberstehst, der dich eigentlich völlig abtörnt? Nein, weil ich bin der Meinung, es gibt eigentlich keine Frau, wo jemand einen abtörnt. Hm. Weil ich bin eigentlich so, ich sag mir... Schöner Satz. Ich finde letztendlich, alle Frauen sind natürlich schön. Dennoch gibt es natürlich Frauen, wo man eher gerne laufen geht, ne? Wenn man die sieht oder wenn man die sogar nackt sieht. Ja, diese Situation gibt es schon. Aber dann rede ich auch mit denen drüber. Mhm. Und sage ich, dass es auch nicht so ist, wie man sich das vorstelle. Mhm. Aber ich bin eigentlich dann schon mal da, dann trinke ich vielleicht schon mal mit denen was und versuche also dann schon mal irgendwie mit denen, also sie nicht so in der Art zu enttäuschen, dass, mhm, ich sage, du gefällst mir nicht oder du bist zu dick oder sonst schon was, dann versuche ich das schon. Du machst es dann trotzdem. Aber es gab noch nie den Fall, dass du irgendwo reinkamst und hast gedacht, dich trifft der Schlag, ich muss wieder gehen und bist dann auch gegangen. Ja, also einmal gab es schon. Das war so eine Frau, die ist damals rumgelaufen, wie sagt man so ökomäßig. Ökomäßig? Ja. Ne? Also, sagen wir eine Ökoschlampe. Ja, genau. Ja. Und die, also wir haben uns eigentlich auch am Anfang gut verstanden, man hat miteinander telefoniert, also ja, auch mit hinterher dann gesprochen. Mhm. Da bin ich also, wo ich dann dort gewesen bin, war, also ausgesehen hat sie eigentlich ganz okay, die, mhm, war auch, ihr Körper war ganz gut. Nur wo sie sich dann halt ausgezogen hat, habe ich gedacht, also irgendwo, da liegt ja ein verschimmelter Käse irgendwo rum. Oder was. Also die hat wirklich, ich denke mal, nicht gewusst, was Wasser heißt oder so. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, da also, konnte selbst Angelo nicht mehr. Nein, also ich habe gesagt, also, es tut mir leid, und gesagt, auch so nett und sie so hübsch sie ist, aber das geht leider nicht. Zwei Fragen habe ich noch an dich. Ja. A, wie teuer bist du? Also ich bin unterschiedlich teuer, und zwar ist es darum, dass ich zwischen 50 und 100 Mark die Stunde. Mhm. Was, zwischen 15 und 100? 50 und 100. 50 und 100, mhm, 100 Mark. Ja. Und für eine ganze Nacht 300 Mark verlangen. Ach, das geht auch noch. Ja, also ja, aber ich tue das aber so berechnen, es kommt immer davon, wo das ist, mhm, von der Entfernung. Ja, weil ich in dem Preis ist auch praktisch für mich die Fahrt. Ist klar. Die, mhm, Fahrt. Und für die ganze Nacht natürlich dann auch erstens, ja, die Fahrt. Und dann ist natürlich, umso weiter ich fahre, umso billiger ist die Nacht für sie. Weil, ja, dann muss ich ja denken, ich fahre hin und komme zurück. Also kann so, dass ich die ganze Nacht plus 400 Mark kriege oder so. Und die zweite Frage, hast du eine Freundin? Ja. Und die weiß das? Nein, ich weiß nicht. Eieiei, jetzt machen wir das fast nicht auch noch auf. Vier, ja, Jahre. Es ist auch so, dass wir eigentlich uns eigentlich fast beide getrennte Wege gehen. Mhm. Wir sind schon zusammen, aber jeder tut eigentlich dann schon, was er für richtig hält. Wie lange bist du mit der Frau zusammen? 4 Jahre. Auch 4 Jahre. Ja. 4 Jahre läuft die ganze Geschichte ja auch, ne? Ja. Ungefähr. Ja. Seit 4 Jahren weiß die Arme nichts davon. Die kann sich aber vorstellen, weil man mich eigentlich in meinem Ort gut kennt. Mhm. Man kennt mich und man weiß auch von dem Beruf her. Und ach, du meinst, die ahnt das sogar? Ja, die haben das, aber die toleriert das eigentlich. Ihr sprecht da nicht drüber. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ach so. Die sieht das eigentlich irgendwie locker. Ach so, dann weiß, weil du gerade sagst, die weiß das überhaupt nicht. Nein, also die weiß nicht, dass ich es mache, aber ich sage, was ist, wenn, was hältst du von so Leuten, wo sie sowas machen? Mhm. Also ich tue noch vorschlagen. Nicht, dass ich sage, ich mache das, sondern ich sage, was hältst du von so Leuten, die wo solchen Beruf machen? Ja. Weil sie auch immer die Werbung sieht. Und da hat sie gesagt, das ist ganz okay eigentlich. Sie sagt, das ist cool, weil sie sagt einfach, ich habe da andere Gefühle oder man hat da andere Gefühle wie im Privatleben. Also, Angelo wollte eigentlich anrufen, aber ich fand das Gespräch sehr interessant mit dir, eben auch über dich zu reden. Eigentlich wolltest du Ines, der Anruferin von vorige Woche, nur sagen, dass sie lieber zu einem Callboy gehen soll, als denn zu einer Seitensprungagentur. Ja, das ist hiermit jetzt auch über den Sender gegangen. Ja, wenn aber die Ines jetzt zufälligerweise zuhören soll, hätte ich eine Bitte. Wenn es die Möglichkeit gibt, könntest du dich gerne mit mir in Verbindung setzen, nicht wegen dem Termin, sondern ich kann ja ein paar gute Ratschläge geben. Naja, das ist natürlich sehr nett und sehr, sehr ehrenwert von dir. Nein, aber es geht auch wegen der Preisklasse. Ist klar, klar. Du willst also ich weiß von der Seitensprungagentur, dass sie wirklich erstens 100 Mark verlangen, ja. Für 200 Mark Aufnahmegebühren ja. Und pro Vermittlung 100 Mark. Ich meine, das ist Sachen. Und dann muss man sich noch mit jemandem treffen, wo man nicht kennt oder so. Also, ich danke dir für die guten Tipps. Ich danke und auch. Und viel Erfolg weiterhin. Ja, vielen, vielen tschüss. Dank. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr und 30 Sekunden und jetzt gibt es eine kleine Pause bei uns. Uhr 32 und 50 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen. Heute könnt ihr mich wieder anrufen, da wir eine freie Talkradio-Nacht haben zu jedem Thema, das euch einfach interessiert und über das ihr gerne reden wollt, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Das ist die Telefonnummer 0180 567 8 111. Herzlich begrüße ich jetzt Rainer und Rainer ist 31. Guten Morgen, Jürgen. Ja, schönen guten Morgen. Ja, mein Thema ist, sage ich mal einfach ganz klar raus, Sex beim Telefonsex. Mensch, wir haben heute wunderbare Sexthemen. Ich bin ganz begeistert. Ja. Sex beim Telefonsex. Sex beim Telefonsex. Was sagt uns das denn? Also, ja, sage ich mal so, meine Frau, sie macht das beruflich und... Ich glaube, deine Frau heißt Anja. Genau. Das steht nämlich hier auf meinem Computer. Und die ist 30 Jahre alt und mit der kann ich gleich auch noch reden. Die ist irgendwo in deiner Gegend, ne? Ja, genau, die sitzt hier neben mir. Ah ja, schön. Also, die macht das professionell. Jawohl, genau. Mhm. Und ich sag mal, ab und zu ist es dann halt so, dass es uns so antören tut, dass es dann halt bei uns auch geschehen tut, dass wir da währenddessen sie telefonieren tut, wir Sex haben. Wie? Das tut euch dann so antören und dich so antören? Arbeitet sie denn zu Hause? Ja, ja. Das geht, ja, das geht. Ich hatte schon mal eine Gesprächspartnerin, die hat das auch von zu Hause aus gemacht. Nee, meine Frau macht das auch von zu Hause aus. Ja. Wie dann ergibt sich die Situation, dass sie irgendeinen Mann heiß macht? Genau. Du sitzt daneben und... Ich bin auch heiß, genau. Und dann geht es zur Sache, sage ich jetzt mal. Was geht dann? Wie zur Sache? Ja. Beschreib mir die Situation. Von wo aus macht sie das? Wo ist ihr Arbeitsplatz? Ja, da wo sie sich gerade aufhalten tut, wo sie das Telefon in der Hand hat. Ja, das kann also auch sein im Bett. Ja, genau. Ja. Und du liegst dann daneben. Genau, genau. Ich liege dann daneben und manchmal ist dann der Außenlautsprecher an und halt, das türmt mich an und ich fange sie dann an zu streicheln und dann geht's dabei halt weiter zur Sache. Wissen denn die Anrufer, dass du da auch vor Ort bist? Nein, um Gottes Willen. Aber da musst du natürlich ganz schön still sein und nicht irgendwie mal stöhnen oder so. Sicher, sicher, sicher. Da gehört dann auch schon was dazu, dass man sich das dann halt alles so weit verkneifen tut, dass es dann halt nicht alles explodieren tut, ne? Ja. zu welchen besonderen Dingen ist es denn da schon gekommen währenddessen? Wie meinst du das jetzt? Naja, also gab es richtig Sex zwischen euch beiden, während sie telefonierte? Ja, ja, doch. Das heißt, sie braucht ja dann gar nicht groß spielen. Ja, genau. Und dich macht das nicht eifersüchtig, wenn sie dann mit einem anderen Mann spricht? Ich sage mal ganz ehrlich, jein. Ja, die erste Zeit war es also schlimm für mich gewesen, dass ich damit fertig geworden bin. Mhm. Das sage ich jetzt ganz ehrlich. Mhm. Das war die erste Zeit schlimm gewesen. Aber ich sage, das hat sich dann irgendwann normalisiert und das ist in den Alltag übergegangen. Mhm. Wie lange macht sie das schon? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, das ist ja noch ganz jung und frisch. Jo, alles. Ja. Mhm. Und wie oft telefoniert sie mit Kunden? Jeden Tag? Ja, jeden Tag, sage ich. Und wie oft kommt das zwischen euch beiden dann auch vor, während sie telefoniert? Ja, wie soll ich es jetzt so sagen? Ja, ich sag auch. Jeden Tag oder wie? Ja, nicht ganz jeden Tag. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass es dann täglich ist. Ne? Ist das für dich jetzt persönlich, ist das für dich schönerer und abgefahrener Sex, als wenn du mit ihr alleine bist? Jein, sage ich mal. Sag nicht immer jein. Manchmal ja, ist es halt extrem, dass es halt was Prickelndes ist, dass es was anderes ist. Es kommt auch immer, sag ich mal, drauf an, wie der Gesprächspartner an der anderen Leitung jetzt ist. Wenn der irgendwie so stur und stock und steif ist oder irgendwie sowas, dann ist klar, dann tönt es mich auch nicht an, dann macht es auch keinen Spaß. Aber wenn es so richtig lustig ist und so, dann ist das doch schon etwas Besonderes und was also Spaß machen tut dann. Ne? Ja, Heine, gib mir mal die Anja. Ja gut, kleinen Moment. Hallo? Anja, was höre ich denn da? Ich meine, letztendlich, was du da machst, ist ja für die Kunden gar nicht so schlecht, ne? Ja, die wissen das ja nicht. Nein, die wissen das nicht, aber das bedeutet ja, dass du in dem Moment auch wirklich sexuell erregt bist. Zwar nicht durch den Kunden, aber durch deinen Freund, durch deinen Mann. Durch meinen Mann, genau. Sein Mann, erinnerst du dich noch, wie das anfing, als er zum ersten Mal damit begonnen hat? Ja, als ich damit angefangen habe, musste ich erst allein sein, weil es mir ihm gegenüber auch peinlich war und ich mich da erstmal reinfuchsen musste. Mhm. Wie ich überhaupt vorgehe, wie ich rede, wie ich mit den Männern klarkomme. Mhm. Und wenn ich dann halt Männer dran hatte, die das schon oft gemacht haben und praktisch mich geleitet haben, hab ich gemerkt, dass mich das irgendwo auch antörnt. Mhm. Und dann, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Vorige Woche hatte ich eine Telefonsexanbieterin hier, die in einer Agentur gearbeitet hat. Und die hat zu mir gesagt, das törnt mich nie an. Ich spiele da nur eine Rolle. Das ist bei dir dann ganz anders. Sicherlich, wenn ich alleine bin, ist das auch nicht so. Es ist ja auch manchmal, dass ich alleine bin. Mein Mann sitzt ja nicht die ganze Zeit neben mir. Dann tönt mich das auch nicht an. Aber wenn er denn da ist und berührt mich, dann ist es was anderes. Dann heizt mich das auch. Wie kamt ihr beiden denn dann so auf diese, zum allerersten Mal auf die Idee, das quasi dann zu dritt, in Anführungszeichen, dazu machen? Ich weiß nicht, irgendwie hat sich das mal so ergeben, so genau weiß ich das nicht mehr. Es hat sich irgendwie so ergeben, dass wir uns vorher, weiß ich, glaube ich, gestritten hatten und ich dann hier lag und mit den Männern telefoniert und der sich dann bei mir so entschuldigen wollte und hat mich dann gestreichelt. Ach so, und ich gemerkt, das hört mich irgendwie an, wenn er das jetzt macht, ne? Ja, und dann haben wir das halt mal so nebenbei gemacht und dann, ja, haben wir da halt auch, also wir machen es nicht jeden Tag, ne? Nee, er sagt es gerade, es kommt manchmal vor. Gehe ich denn recht in der Annahme, dass dir dann diese Arbeit besonders viel Spaß macht, wenn dein Mann dich währenddessen verwöhnt? Ja. Hast du ein schlechtes Gewissen den Anrufern gegenüber? Nee, das darf man nicht haben. Ist, finde ich, eigentlich auch ganz okay, was du da machst. Also ich finde es gar nicht so schlimm. Vielleicht wäre der eine oder andere Anrufer sogar begeistert, wenn er wüsste, dass da richtig was abgeht. Hast du das mal versucht, denen sogar zu erzählen? Nein. Ich hatte schon mal, dass es andersrum war, dass ich ein Pärchen dran hatte, dass ich mit einem Mann ein Gespräch hatte und er mit mal sagte, ob mich das stören würde, dass seine Freundin daneben liegt und das, was ich sage, bei ihm macht. Warum soll mich das stören? Das ist mir doch egal, ne? Also umgekehrt fände ich es ausgesprochen abgefahren und geil, wenn ich mir vorstelle, ich rufe bei einer Telefonsexagentur an, zum Beispiel jetzt bei dir, und du erzählst mir dann, hier liegt mein Mann neben mir, und wir machen das, was gerade so am Telefon besprochen wird. Finde ich völlig, völlig abgefahren. Würde mich sehr interessieren. Vielleicht den einen oder anderen Kunden auch. Aber ich denke mal, die meisten sind so, die haben so ihre Vorstellung, mit mir jetzt allein zu sein. Stimmt, ja, klar, ja. Da muss man sich halt vorsichtig rantasten. Ja. Kann es denn dann schon mal passieren, dass, bringt dein Mann dich dann während des Telefonierens auch zum Orgasmus? Ist auch schon passiert, ja. Aber da musst du dich auch sehr beherrschen, ne? Das ist dann auch so ein Grund. Ja, ich habe das dann so abgepasst, so dass der Telefonpartner dachte, ich mache das jetzt seinetwegen. Ich meine, ich muss ja hin und wieder auch nur Gaffens im Vortrag. Ist klar, ja. Aber du musst das dann genau timen, ne? Ja, genau. Dann muss ich mich halt zusammenhalten. Und dann hat das also meistens dann auch gepasst, ne? Also ich finde das ja eine wunderbare Versüßung deiner Arbeit, ne? Also ja, es hat unsere Ehe ausgepeppt. Wie lange seid ihr denn zusammen schon? Seit 13 Jahren. Seit 13 Jahren. Mhm. Habt ihr denn Erfahrungen auch so mit, vielleicht mit Gruppensex? Nein, oder gar nein, nichts? Gar nicht, überhaupt nicht. Also im Sex ist es, war es früher so normal halt. Also wir sind ins Bett gegangen, er hat auf mich draufgelegen, mit mir geschlafen und seitdem ich das mache, bin ich auch freier und offener. Also dann will ich auch mehr machen, ausprobieren und habe da auch mehr Fantasie. Also ganz im Ernst kann man sagen, dass bei euch eure Ehe und die Sexualität in eurer Ehe nochmal einen richtigen Drive bekommen hat durch diese Arbeit, die du da machst. Ja, interessant. Ja. Könnte sich dein Mann, frag ihn mal, hört er mich jetzt auch? Frag ihn mal, ob er sich dann vorstellen kann, vielleicht so richtig im Leben auch zwei Männer und du, so gruppensexmäßig, frag ihn mal. Nee, das weiß ich, das wird dann nicht. Ach, das brauchst du gar nicht fragen. Da muss ich immer so drüber gehen. Ich meine nicht, dass ich das wollte, aber haben wir mal so halt drüber uns unterhalten. Okay, dann macht es so weiter und du bist auch fest entschlossen, diesen Job weiterhin so zu erstmal vorübergehend, ja. Ich muss es halt noch so ein bisschen vorsichtig machen, weil wir auch Kinder haben. Aber erstmal wollte ich das schon gerne. Arbeitest du auch jetzt in diesen späten Nachtstunden? Ja, ja. Könnte es sein, dass jetzt gleich noch jemand anruft? Ja, ja. Ich habe extra Leitung. Wie spannend. Schade, dass wir uns da nicht mal einklinken können. Aber dann kriegen wir hier, glaube ich, ein bisschen Ärger. Ja, ich habe auch schon gesagt, eigentlich möchte ich gar nicht dran. Man hat ja auch so einen Stammkundenkreis, ne? Also manchmal kann man Glück haben, dass man Männer, die immer wieder anrufen, da habe ich mir gedacht, wenn die jetzt meine Stimme hören. Das kann natürlich sein, ne? Aber letztendlich, du hast ja nichts verraten. Doch, du hast doch das Wichtigste verraten. Doch, was rede ich? Du hast natürlich was verraten, ne? Dass dann nämlich dein Mann mal vorbei ist. Ja, aber die meisten denken ja, ich bin allein. Und vielleicht hat der eine oder andere dich erkannt und sagt jetzt demnächst zu dir. Hast du auch Anja da am Telefon? Nein. Okay, und sagt dann da den Namen, den du da führst und sagt, ich finde das ganz scharf, dass jetzt in dem Moment dein Mann auch neben dir ist. Kann ja sein, vielleicht. Ja, kann sein. Schöne Grüße an Rainer. Ja. Viel Spaß bei der Arbeit. Ja. Und gutes Gelingen. Gut, danke. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Janelle. Und Janelle ist 16 Jahre alt. Hallo. Ja, hi. Hallo, mein Problem hat angefangen im Januar 97. Januar 97? Also da habe ich zusammen mit einer Freundin eine Boygroup besucht, die bei uns in der Stadt war. Wie hieß denn die Boygroup? Oh, das möchte ich hier nicht sagen. Nein. Kennen wir die alle? Bestimmt. Ja. Also nicht ganz so berühmt wie Backstreet Boys. Wie die Backstreet Boys, aber... Aber fast so berühmt. Besser, wenn ich... aber naja, das Problem hat angefangen und zwar... habe ich, weil ich halt öfters dahin gefahren bin, die Bodyguards kennengelernt von den Jungs. Und durch die Bodyguards auch die Jungs selber. Und bin halt auch gefragt worden, wer von denen mein Liebling wäre oder wen ich halt am meisten mag. Und ich hatte bis dahin noch gar keinen besonderen in Aussicht, weil ich halt nur mal so aus Just for Fun mitgefahren bin. Und also ich wurde dann einfach zu jemandem aufs Zimmer gebracht und ja, es war schon eine ganz komische Situation, weil für mich war das alles neu, weil... Also da hat dich irgendjemand vom Sicherheitspersonal dann auf das Zimmer von dem gebracht, den du am süßesten findest. Genau. Wie spannend. Und dann? Naja, wir saßen da auf dem Zimmer und... Also er war allein im Zimmer? Ja. Und ich konnte halt auch kaum Englisch. Und also nun wissen wir, dass es sich um keine deutsche Gruppe handelt. Wir haben uns also echt mit Händen und Füßen so ungefähr unterhalten und naja, und der eins führte irgendwie zum anderen und also ich habe auch das erste Mal mit ihm geschlafen. Ehrlich? Gleich, also ich muss bitte? Gleich dann, nachdem du das erste Mal da aufgetaucht bist in dem Zimmer. Nein, also es war es ging über 2 Monate so, wir sind dann erst hingefahren. Also und im März ist es das erste Mal dann passiert, dass ich mit ihm geschlafen habe. Hast du dich denn bis dahin zumindest mal ein bisschen mit ihm irgendwie verständigt? Ja, können? Natürlich. Also doch, das war schon sehr, also wir hatten... Wie viel Mal habt ihr euch denn gesehen, bevor es dann zum Sex kam? Das 3-mal. Dreimal? Hat und er dich verführt? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, also ich sag nur, wir wollten es aber beide. Also ich war total neugierig, weil ich halt noch nicht mal einen Freund gehabt vorher. Und für mich war das halt total spannend und aufregend und überhaupt die Anerkennung von... Chanel, du bist jetzt von einem Star entjungfert worden? Ja, das hört sich spannender an, als es eigentlich ist. Wie war es nicht doll? Ja, doch, aber es ist halt... das Problem, was ich jetzt damit habe, ist... es läuft noch bis heute, also wir haben immer noch Kontakt. Und das letzte Mal habe ich ihn im Januar gesehen. Im Januar? Und ja, das war halt ganz anders als die Male, die wir uns vorher getroffen haben. Also weil er ganz anders war. Er war, ich habe das Gefühl gehabt, das war nicht der, den ich kennengelernt habe. Also er hatte sich so verändert, auch mir gegenüber. War er unfreundlicher zu dir? Ging es ihm nur um Sex oder welche einen? Ja, eigentlich ging es ihm nur um Sex, habe ich das Gefühl gehabt. Und also ich war auch auf seinem Zimmer gewesen und er hatte mich um Sachen gefragt, dass ich das machen sollte. Und das wollte ich nicht tun. Und welche Sachen sollst du denn machen? Also er wollte gern, dass ich also mit dem Mund bei ihm mache. Und das wollte ich nicht. Und er hat mich richtig bekniet drum und ich hatte das ja noch nie gemacht und das wollte ich dann halt auch nicht. Und also er hat einfach meinen Kopf in seinen Schoß gedrückt und wollte, dass ich das mache. Und hast du es dann doch gemacht? Ja. Aber nicht mit großem Spaß. Nein, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen. Ich musste danach auch anfangen zu weinen und dann hat er mich auch getröstet und meint, dass es halt ganz normal sei, dass jeder vielleicht so reagiert und dass ich mir da halt nicht so eine große Platte drum machen soll, dass ich mich daran halt gewöhne. Und also jetzt war das im Januar halt so gewesen, dass ich halt ja auch auf seinem Zimmer war und wir uns halt auch unterhalten haben, aber er schon total kühl und reserviert war und ich ihm auch gefragt habe, was los sei und er meinte halt, dass ich mir wohl einbilden würde, dass daraus was werden würde und dass es nicht so sei, weil er halt auch seine Freundin hätte. Hast du dich denn im Laufe der Monate in ihn verliebt? Ja, ich glaube schon. Ja, klar, wenn es so nahe gewesen ist schon. Es ist ja auch so, dass er mich halt auch von zu Hause aus angerufen hat. Also wir hatten ja auch den richtigen Kontakt gehabt. Das war im Januar, das letzte Mal. Mhm. Ne? Und jetzt ist Februar, Mitte Februar. Und im März sehe ich ihn jetzt wieder. Da siehst du ihn wieder. Wie sind deine Gefühle jetzt im Moment, heute zum Beispiel? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe auch niemanden so richtig, mit dem ich drüber sprechen kann, weil ich gerade auch alleine bin. Und es ist halt so, also ehrlich gesagt habe ich irgendwo schon ein bisschen Angst hinzufallen, aber... Janine, ich muss dich jetzt mal was ganz Indiskretes fragen. Mhm. Ich sage es nicht aus Sensationslüsternheit, ich erkläre dir auch gleich, warum ich das frage. Er hat dich quasi gezwungen, dass du ihn oral befriedigst. Mehr oder weniger. Du hast es ja auch auf jeden Fall getan, obwohl du es nicht tun wolltest. Hat er in deinem Mund einen Orgasmus bekommen? Ja. Das heißt, du hast deine Samenflüssigkeit in deinem Mund gehabt? Und jetzt will ich dir erzählen, warum ich das frage. Jetzt fängt es nämlich, die ganze Zeit habe ich schon einen Zorn auf diesen Typ, weil ich glaube, dass der dich sehr ausnutzt. Jetzt hört der Spaß nämlich völlig auf. Du weißt, dass du kennst den Begriff Safer Sex, ne? Ja, ich weiß. Ne? Du weißt, dass man sich nur wirklich vor einer AIDS-Infektion schützen kann. Und sehr gefährlich ist es, wenn jemand im Mund seinen Orgasmus bekommt bei jemand anderem und du die Samenflüssigkeit im Mund hast. Das heißt, wenn er AIDS-infiziert wäre oder HIV-positiv wäre, bestünde ein relativ hohes Risiko, es muss nicht sein, aber dass er dich auch infiziert damit. Klar. Ja, es ist halt bei denen, das hat er mir auch erklärt, also sie müssen ja ich weiß nicht, wie es da läuft, aber sie müssen ja immer die Tests da machen. Dennoch, Janel, dennoch. Klar. Also jetzt will ich immer sagen, was ich glaube. Ich glaube, dass dieser Typ dich verdammt ausnutzt und du... Jetzt sage ich was ganz, ganz Krasses. Ich bitte dich jetzt nicht beleidigt zu sein. Der nutzt dich als billige Hure aus. Das glaube ich nicht, weil er schickt mir zum Geburtstag Geschenke. Das macht er nur, um dich bei Stange zu halten. Ich glaube. Ja, aber es gibt da genug Mädchen, die da im Hotel unten warten. Aber du bist dennoch nichts Besonderes für den. Der findet dich wahrscheinlich besonders süß oder besonders attraktiv, aber da ist keine Herzensangelegenheit dabei. Da geht es nur um Sex und es geht nur darum, dich auszunutzen. Du hast gerade schon beschrieben, dass du auch das Gefühl hast, dass es eine reine Sexgeschichte ist mittlerweile. Dann hat er dich zu etwas gezwungen, mehr oder weniger, was du gar nicht möchtest, auf unverantwortliche Weise. Naja, ich sag mal, ich hätte ja auch Nein sagen können. Ja, also aber guck mal, du bist ein Mädchen von 16 Jahren und er ist ein sehr berühmter Sänger. Und da gehört schon sehr viel Standing zu, dann zu sagen, nein, ich gehe jetzt. Du himmelst den auch an. Und das weiß der doch auch. Und das finde ich so mies. Das nutzt der nämlich brutal aus. Das ist ja keine gleichwertige Beziehung. Du bist wirklich ein junges Mädchen. Und du hast noch keinen Freund gehabt. Und das ist eine Band, die du ganz toll findest. Du bist ja Wachs in dessen Händen. Und dann hat er dir doch gesagt, dass es eh keine Zukunft gibt zwischen euch beiden. Weil ich ihn halt einmal gefragt habe, ob ich ihn zu Hause besuchen darf. Und er meinte, ich kann halt da schon hinkommen, aber er würde sich nicht dort mit mir treffen, weil er halt seine Freundin da hat. Und er hat eine Freundin, genau. Also du hast da überhaupt nichts zu melden, Janelle. Du bist ja, völlig... Es ist halt trotzdem irgendwie so... Nee, nicht trotzdem. Du bist völlig nebensächlich. Du bist einfach eine nette Abwechslung, ein Praliné am Rande. Er könnte sich auch ein anderes nehmen, aber du bist nur gerade mal zufälligerweise auserkoren worden. Und er geht sehr unredlich mit dir um. Und das verurteile ich sehr. Vielleicht wirst du es irgendwann, wenn du älter bist und darüber nachdenkst und Abstand gewonnen hast, zu der ganzen Geschichte auch verurteilen. Mhm. Wie schlaft ihr denn miteinander? Wenigstens da mit Gummi? Ja, am Anfang ganz normal. Was also heißt, er möchte immer, dass ich auf ihn sitze. Mit Gummi? Mhm. Mit Gummi schon da. Mhm. Mhm. Ja, also natürlich. Mhm. Und ja, mir gefällt es ja auch. Nur ist es halt das, dass er da halt auch drauf ist. Er macht auch gar kein Geheimnis draus, dass er halt auch ein bisschen drauf steht, mich ein bisschen fester anzufassen. Und das ist auch okay für mich. Mhm. Nur es war halt jetzt das letzte Mal so, dass es halt ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Und das ist jetzt meine Angst, weil ich soll ihn im März wiedersehen. Mhm. Und ja, und was ist denn außer dieser Oralgeschichte noch außer Kontrolle geraten? Gab es da noch etwas? Ja, mir ist das, wenn das jetzt lächerlich klingt, mir ist das peinlich, weil er immer so laut ist. Mhm. Und und es ist halt so, die anderen Jungs klopfen an die Zimmertür und lachen sich da ein und gucken mich halt auch anders an. Und dann ist es das Problem halt auch, dass er mir vielleicht ein bisschen zu doll ist, zu grob vielleicht ist. Und das habe ich ihm gesagt und er hat mich angeguckt und meinte beim nächsten Mal anders, aber irgendwie ist es denn nicht anders. Mhm. Im März sehe ich ihn wieder und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich gehen soll, ob ich das machen soll. Weißt du, was ich machen würde an der Stelle? Was richtig wäre, nicht mehr hinzugehen. Ja, ich weiß, aber... Nicht mehr hinzugehen. Weißt du, hast du es deinen Eltern erzählt? Nein. Ja. Und die beste Freundin weiß es auch nicht? Sie will davon gar nichts hören. Mhm. Also du stehst eigentlich ganz allein da, ne? mit dem Problem, wie du gerade auch schon so gesagt hast. Ne? Mhm. Mhm. Janelle, du wirst da billig ausgenutzt. Nochmal gesagt. Und bilde dir bloß nichts ein, dass du für den irgendeinen besonderen Wert hast. Du bist nichts. Du bist überhaupt gar nichts. So ein Mädchen wie dich kann der in jeder Ecke haben. Er hat dich jetzt zufälligerweise auserkoren. Aber er kann dich auch ganz schnell wieder fallen lassen. Das kann über kurz oder lang sowieso passieren. Und dein Leben ist damit blockiert. Ich könnte mir vorstellen, dass du seitdem auch überhaupt keinen Bock hast auf andere Jungs. Mhm. Ne? Du hast gar keinen Kopf frei. Mhm. Oder? Nee, stimmt. Du hast dich nicht verliebt in dem letzten Jahr in irgendjemand anderen. Mhm. Ja, siehste. Und das ist alles scheiße. Der blockiert dein Leben, der macht dein Leben kaputt im Moment. Und das hat letztendlich keine Perspektive und keine Grundlage. Und deswegen würde ich dir dringend raten, wirklich jetzt dringend raten, nicht aus moralischen Gründen oder irgendeinem Firlefanz, sondern wirklich jetzt als guten Rat, lass die Finger davon. Wenn du es irgendwie kannst, lass die Finger davon. Fahr nicht mehr hin. Ja, weil dann ruft er an oder... Dann sage diesem Herrn Superstar, wie immer er auch heißen mag, dass du das nicht mehr möchtest und dass du dich nicht mehr mit ihm treffen möchtest. Zumindest nicht auf der sexuellen Grundlage. Genau, biete ihm das doch an. Sag, dass du dich gerne mit ihm triffst, aber du möchtest keinen Sex mit ihm haben. Dann kannst du nämlich rauskriegen, ob er es wirklich ernst meint. Aber er wird es nicht ernst meinen. Ja, aber das wird mir auch schwer fallen, zu sagen, ich will nicht mit dir schlafen. Mhm. Das ist das ja auch. Also ich habe mir das selber schon mal gesagt, dass ich das dann vielleicht so beenden möchte, aber das ist jedes Mal so, wenn ich dann halt wieder mit ihm unten in der Lobby sitze oder halt auch auf dem Zimmer bin, ist es wieder, dass ich auch möchte. Mhm. Deshalb wäre das Klügste, glaube ich, dann doch, überhaupt gar nicht mehr hinzugehen. Ja, vielleicht. Klar. Ja? Ich habe dir jetzt meine Meinung ganz klar gesagt. Mhm. Du tust ja nichts Gutes mit diesem Kontakt. Ja. Janelle. Ich würde gerne mit dir auch nochmal reden. Mhm. Wann wäre dieses Treffen denn, wenn du denn hingingst? An welchem Tag? Weißt du schon das Datum? Nein, noch nicht genau. Noch nicht genau. Ich krieg die Daten noch. Ja, aber ich werde mich sehr gut an dich erinnern, an das Gespräch. Und du rufst mich bitte im März nochmal an und du wirst mir erzählen, ob du es geschafft hast, nicht hinzugehen. Und dann reden wir darüber. Oder ob du wieder da warst und wie es dann weitergegangen ist. Okay. Ja, geh nicht hin. Alles klar. Tschüss, Janelle. Alles klar, tschüss. Tschüss. Was für ein nettes Mädchen. Mann. Und das Arschloch nutzt die so aus. Oliver, 29. Ja, grüß dich, Jürgen. Ja. Also, ich möchte nochmal Stellung beziehen zu der Dame vom Anfang mit den Bandscheibenvorfällen des Partners. Ja, die Steffi. Ja, also ich bin 29, wie gesagt, habe auch schon drei Bandscheibenvorfälle hinter mir. Auch schon? Ja. Wie ist es denn bei dir passiert? eigentlich so, auf einmal hat es halt wehgetan, ich konnte mich kaum bewegen, konnte nichts mehr tragen und so weiter, und das passierte halt mehrfach. Die Orthopäden fingen halt an, Muskel eingeklemmt und was nicht alles. Und bin dann halt durch einen Freund an einen Neurologen überwiesen worden, und der hat mich dann mal mit CT und Kernspintomographie und allem, und da wurde es dann festgestellt, dass ich halt immer schon Bandscheibenvorfall hatte, diese drei Male. Dass es halt immer schon bandscheibenbedingt war. Ja. Und ich bin seit 10 Jahren, bin ich jetzt mit meiner jetzigen Frau zusammen, seit 7 Jahren verheiratet. Und kommen dir diese Probleme bekannt vor? Die Probleme bezüglich Schmerzen, ja, die Probleme bezüglich Sex überhaupt nicht. Wir können das ja mal noch kurz sagen, falls jemand sich dazugeschaltet hat jetzt. Die Steffi hat vorhin angerufen, hat erzählt, dass ihr Freund auch 3 Bandscheibenvorfälle hatte und dass seitdem der Sex nicht mehr so richtig funktioniert, weil der Freund immer Schmerzen hat beim Sex bei den entsprechenden Stellungen. Das war euch nicht so? Nee, also meine Frau und ich, wir haben die Sendung vorhin zusammen verfolgt und ist bei uns überhaupt nicht. Gut. Woran liegt das? Kannst du der Steffi und ihrem Freund vielleicht einen Tipp geben, oder hast du ganz einfach Glück, dass es bei dir nicht so schlimm ist? Nee, also bei mir ist es soweit, also bei mir ist auch schon Schädigung vom Nervensystem mit, also dass der Arzt gesagt hat, na, wenn es mal irgendwann noch ein bisschen weitergeht, also in Richtung Lähmungserscheinung und so, dann muss ich unters Messer. Aber ansonsten rät er davon ab in jungen Jahren. Ich denke mal, das Wichtigste ist zum einen, dass die Partnerschaft offen ist. Ich habe mit meiner Frau vorhin durchgehabt, also wenn einer sich oral befriedigen lassen kann, also auf dem Rücken liegt oder wie auch immer die beiden das praktizieren, dann kann er die Frau entweder auch im gleichen Moment oral befriedigen oder auch irgendwie anders. Also wir nutzen eigentlich alle Stellungen aus, die es so gibt im Großen und Ganzen. Aber kennst du das Problem denn auch, dass es das dir bei bestimmten Stellungen ist, denen das einfach im Rücken sehr weh tut? Ja gut, also meine Frau heben kann ich auch nicht irgendwie so im Stehen oder so, wie man es in einem tollen Film immer sieht. Aber die gängigsten 10, 15 Stellungen oder so, die gehen garantiert auch. Würdest du mir denn auch zustimmen, was ich vorhin auch zu Steffi gesagt habe, dass wenn die entsprechende Liebesgrundlage da ist, das Gefühl da ist, das Herz da ist, dass man, auch wenn es Probleme gibt und Schmerzen im Rücken da sind, dass man schon irgendwie Wege findet, sich gegenseitig schon sehr schön zu stimulieren? Zum einen das, und zum anderen, ich finde, solange, selbst wenn ich leichte Rückenschmerzen habe oder so, ich meine, das ist eigentlich fast immer der Fall, dass ich leichte Rückenschmerzen habe, aber im Moment vom Sex geht es sowieso in den Hintergrund. Was ist denn für dich, vielleicht das auch als Tipp an Steffi und ihren Freund, die entspannteste Stellung, wo du sagst, da fällt es mir am allerbesten und da habe ich überhaupt keine Schmerzen? Gibt's eigentlich gar nichts Direktes. Das geht von der normalen Löffelchenstellung, sage ich jetzt mal, oder ich liege auf dem Rücken, meine Partnerin sitzt auf mir. Steffi sagte vorhin, sie ist nicht gerade die leichteste. Meine Frau ist auch nicht gerade ein Fliegengewicht, aber das ist für mich in dem Moment, wenn ich auf dem Rücken liege, überhaupt keine Belastung, solange ich sie nicht einen halben Meter über mir heben muss oder so. Nur mir macht er das irgendwie einen Anschein, er lässt sich oral befriedigen, da liegt er auf dem Rücken, lässt sich bedienen und danach seine Freundin oder wie auch immer. Den Verdacht hatte ich ja auch, dass der Bursche generell ein bisschen träge ist. Ja. Na, und dass er die Rückenschmerzen vielleicht dann auch ein bisschen vortäuscht. Vor allem, weil sie halt auch sagte, dass sie erst kurz davor mit ihm zusammengekommen ist. Meine Frau und ich, wir hatten vorher schon jahrelang guten Sex miteinander. Wir haben uns ein bisschen umstellen müssen vielleicht. Ist halt auch immer gerade abhängig von meinem Zustand. Aber im Großen und Ganzen, wir haben einen super Sex zusammen. Sie sagt es mir auch. Jedenfalls so, gut. Also ich hoffe, dass es so bleibt bei euch, bei dir und deiner Frau. Deine Frau guckt wahrscheinlich jetzt zu. Ja, sie guckt im Nebenzimmer, damit sie hier nicht stört irgendwie. Wie heißt denn die Frau mit Vorname? Sabine. Du hast einen sehr netten Mann und ich habe da gar keine Sorge, dass euer Sexleben weiterhin ziemlich gut läuft. Das hoffen wir auch. Ja, toi, toi, toi. Danke. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere erste Sendung nach Karneval. In der Technik war Markus Liebetanz und morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, klare Sache, sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, wieder mit einer offenen Telefontalkshow. Ich wünsche euch eine sehr schöne Nacht. Schlaft den letzten Restrausch vielleicht aus, falls ihr kräftig gefeiert habt. Wir sehen uns morgen. Schöne Nacht. Bis dann. Ciao.